das Leben mit Sinn ist zu zeugen ein Kind. Drum suche einander den Partner geschwind, mit dem du dich lieben und immer willst binden, um die Antwort vom Leben zusammenzufinden. Dann lass mich dich lieben und auf Händen tragen, so will ich mit dir mich auch durch Krisen wagen. Nur du und ich von Hand zu Hand, bis zum Ende es geht ein Leben lang. Bis der gemeinsame Film sich nicht mehr dreht und einer von uns zum Licht aufsteht. Dann wartet die Seele mit Liebe das Herz, bis die Zeit dann kommt, um zu heilen den Schmerz. So glaube auch du, die Hoffnung stirbt nicht. Das Ende ist der Anfang, wo sie warten.